herzlich willkommen zum Uncast Episode 548, billig und nützlich. Zweite Sendung im neuen Jahr und ich konnte sogar mal ein paar Themen rausfischen. Es schleppt sich noch so ein bisschen zäh hin, aber ein paar interessante Sachen habe ich dann doch entdeckt. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber der absoluten Flaute im Dezember. Das war ja ganz schlimm. Ein Schluck Grüntee. Der Rios Wohnsicht habe ich ja schon darüber gesprochen. Grüntee und Kaffee. Da war es noch der Kaffee. Jetzt habe ich hier für den Ankasten Grüntee. ich hoffe, mein Koffeinlevel geht nicht über die Skala raus. sonst wird das ein unruhiger Netcast. Aber was Schönes am Anfang vielleicht, ne? Ein billiges Android-Tablet ist gar nicht so verkehrt, ja. Die werden ja immer so viel gescholten, ja, so, diesen Billigkram am besten gar nicht erst verkaufen und überhaupt, ja. Aber hier gibt es einiges, was man dann tatsächlich doch damit machen kann. Ein billiges Android-Tablet ist ein Arbeitstier in einem normalen Haushalt, ja. Warum? Es ist eben nicht so teuer. Man kann es deswegen auch entspannter einsetzen. Beispielsweise auf der Küchenzeile. Ja? Oder, ja, ihr werdet jetzt gleich lachen, aber auf dem Klo. Ja, genau. Auf dem Klo. Wie auf dem Klo? Ja. Hören von alles Mögliche. Ja? Musik als Player. Ja, Lautsprecher anschließen und schon habt ihr ein wunderbares Audiosystem im Bad. Ja. Besser als jeder Echo. Mhm. Und da ist es eben auch nicht ganz so schlimm, wenn das Gerät halt eben mal durch, was weiß ich, zu hohe Luftfeuchtigkeit vielleicht mal Probleme kriegt. Nee, es ist halt nur ein günstiges Tablet. Es gehen übrigens auch alte Tablets, die man wunderbar dafür benutzen kann, für viele grundsätzliche Funktionen. Neben dem Musik hören und so weiter, übrigens geht das auch mit Offline-Musik. Ja, die meisten Tablets oder fast alle Tablets, die es gibt bei Android, unterstützen auch USB-Speicher über einen kleinen Adapter, der nur einige wenige Euro kostet. Ja, und beim vielen auch schon dabei sind, einen OTG-Adapter so. Und damit könnt ihr dann zum Beispiel einen USB-Stick voll mit Musik anschließen, ja, oder auch andere Daten und dann eben mit einer entsprechenden App auf eurem Tablet benutzen. Das kann auch, muss nicht unbedingt Musik sein, das kann auch was Ruhiges sein, beispielsweise Bilder, ja. Ein interaktiver Bilderrahmen könnte es sein, wo ihr auch da mal steuern könnt oder einfach, wo die Bilder dann nach einer gewissen Zeit eben gewechselt werden. Ja, auch das geht. Da können auch bewegte Bilder abgespielt werden. Ja, fantastisch. Der ultimative Bilderrahmen. Ja. Und das Gute ist, man kann alles zusammen machen. Ja, also ihr könnt das Gerät ja multifunktionell einsetzen. Es muss nicht immer ein Bilderrahmen sein, es muss nicht immer ein Audioplayer sein, sondern das kann eben verschiedene Sachen machen, je nachdem, was ihr gerade wollt. Ja. Beispielsweise auch die Steuerung von Smart Home Geräten. Und jetzt sagt ihr natürlich zu Recht, ja Moment, so ein uraltes Tablet oder so ein ganz billiges Tablet, das ist doch nicht sicher. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel ein uraltes Tablet habt, so wie ich, könnt ihr zum Beispiel in euren Router gehen, ja, und dort den Internetzugriff für dieses Gerät anhand der MAC-Adresse, das könnt ihr dann in eure Sicherheitseinstellungen einstellen, könnt ihr verbieten, dass das Gerät ins Internet sich verbindet. Aber es kann sehr wohl in euer Heimnetzwerk untereinander zu den Geräten sich noch verbinden. Und dann kann man es zum Beispiel einsetzen, um Geräte zu steuern, die eben keinen Cloud-Server benötigen. Übrigens gehört da auch, das wissen nur die wenigsten, Philips Hue-Systeme mit dazu. Die kann man, nämlich wenn das Internet ausfällt, auch via WLAN und dieser Bridge direkt steuern, ohne dass es über einen Cloud-Server läuft. Ja, geht also. Und damit könnt ihr auch euer Tablet, das nicht ins Internet sich einloggt oder ins Internet zugreifen kann, aber auf euer Home-Netzwerk dann eben nutzen zur Steuerung. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Smart-Home-Systeme, die sich so steuern lassen. Soweit ich weiß, hat auch D-Link zum Beispiel Steckdosen, die man direkt im WLAN ohne Internetverbindung steuern kann. Oder auch Home-Automatisierungssysteme von ach, ich glaube Reichelt oder Konrad, ja, da gibt es etliches im Angebot und da kann man vieles machen, auch Sachen einbinden, beispielsweise auch einen Raspberry Pi. Wie ihr ja wisst, habe ich ja einen kleinen oder einen größeren Raspberry Pi Server, ja, und auf diesem Server sind eben sehr viele Daten abgespeichert, unter anderem auch meine Offline-Musiksammlung, ja. Filme und so weiter, die ich eben zum Beispiel vom TV aufgenommen habe, abgespeichert habe und dort dann eben wieder aufrufen kann, aber auch eben Bilder und so weiter. Das heißt, ich muss hier noch nicht mal einen USB-Stick anschließen, sondern ich kann da ganz einfach dann hingehen und im Home-Netzwerk, trotzdem, dass es eben keinen Internetzugang hat, auf meinen Raspberry Pi Server zugreifen. Und dort eben das Ganze abspielen lassen. Übrigens, ihr müsst nicht so ein ja, großes, kompliziertes System nutzen, wie ich das jetzt gemacht habe, mit Spiegelung und der Platten und alles Mögliche, sondern ihr könnt auch wirklich so einen kleinen Raspi-Server aufsetzen. Ich würde mal sagen, in wenigen Stunden, ja, vielleicht 2, 3 Stunden, da läuft alles dann, ja, könnt ihr das aufsetzen und statt hier diesem großen Festplatten-Array könnt ihr dann auch einfach zum Beispiel eine günstige SSD-Festplatte nehmen, zwischen 256 und 1 Terabyte, 256 Mega, Entschuldigung, Gigabyte und 1 Terabyte, ja, und könnt dort dann eben Daten drauflegen, die ihr nutzt, sozusagen als euer Cloud-Player, der allerdings nur für euch in der Wohnung ist. Also es muss nicht immer gleich so groß sein. Ihr müsst dann halt nur schauen, dass ihr die Inhalte, wo auf dieser SSD dann sind, auch anderswo noch habt, ja. Als Backup natürlich, beziehungsweise eben als in normaler Form vorhanden. Und das eben nur nutzt als File-Server, ja, ohne jetzt zusätzliche Schutzfunktion, als Backup-Funktion meine ich damit, ja. Damit könnt ihr jede Menge machen, super viel sogar. Und irgendwann werdet ihr feststellen, das ist eine gute Sache, ja, vieles daheim auf einem Miniserver zu speichern, ja. So ein Raspi 4 mit SSD-Laufwerk braucht extrem wenig Strom im Vergleich zu anderen Systemen. Von daher ist das auch hier kein Problem. Also wer da Angst hat, dass er eine große Stromrechnung kriegt, ja, wer seinen großen Desktop-Computer oder auch einen Laptop, ein leistungsstarker Gaming-Laptop beispielsweise hier Tag und Nacht anlässt, klar, der muss natürlich tiefer in die Tasche greifen, aber so ein Raspberry Pi-Server, der fällt kaum ins Gewicht. Ja, das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, in der letzten, das ist jetzt, ich weiß nicht ganz genau wie viel, also etliche Monate sind das jetzt schon her und ich messe da ja dauerhaft meinen Stromverbrauch und das ist wirklich sehr, sehr gering. Also weniger als ein Laptop, der schon nicht mehr geeignet ist für Gaming. also unter 16 Watt. Ja, es ist schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn da nur eine SSD dran ist, ist es wirklich super sparsam. Und auf diesen könnt ihr dann zugreifen mit so einem alten Tablet, ja. Eben zum Beispiel auch in der Küchenzeile, ja, Rezepte etc. alles ablegen auf diesen Server von mit eurem Tablet aufrufen und ihr Das, wisst ihr, das ist so eine Sache, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wenn ihr etwas habt, wo jetzt nicht so teuer ist, wo ihr einfach als Zweit-, Dritt-, Viertgerät habt, ja, zack, na, und aber ein großes Display, so wie ein Tablet, ja, da könnt ihr so viel machen, weil ihr keine Angst haben müsst mehr, dass da was groß drankommt. Ja, und das ist eine fantastische Sache, das kann ich euch sagen. Somit lassen sich viele Dinge machen. Software bekommt ihr von verschiedenen Stellen, wenn ihr zum Beispiel euch auf keinen Fall mehr via Internet einloggen wollt mit so einem alten Tablet, ja, dann kann ich euch zum Beispiel also F-Droid empfehlen, f-droid.org. Von dort aus die APKs herunterladen und installieren. Ne? Das ist dann auch so ein typisches ist drauf, funktioniert, braucht nicht geupdatet zu werden. Ja? Hat keine Verbindung ins Internet, es funktioniert bei euch im Heimnetzwerk, ja? Und dann funktioniert es auch. Ansonsten könnt ihr ja dann neue APKs auch wieder aufspielen, beziehungsweise dann damit dann updaten. Also, ist gar nicht so verkehrt. Es gibt etliche Geräte, die dafür geeignet sind, unter anderem auch die Fire TV Tablets, aber besonders, Entschuldigung, die Fire OS Tablets, genau, von Amazon, aber auch zum Beispiel alte Samsung Tablets oder No-Name Tablets, die ihr für unglaublich wenig Geld im Internet kaufen könnt, ja, da wo man sich immer drüber lustig macht, so, und in der Tat, diese Tablets sind wirklich für den Hauptgebrauch nicht geeignet. Die sind wahnsinnig übel ausgestattet, ja, und sind für normale Benutzung überhaupt nicht geeignet. Also wenn ihr da nur probiert, ein vernünftiges Spiel drauf zu nutzen, das bringt nichts. Dann werdet ihr sofort sehen, okay, das Ding ist nicht dafür geeignet. Aber es ist dafür geeignet, eben um einen digitalen Bilderrahmen zu sein, um ein Player zu sein, um ein Anzeigegerät auf eurer Küchenzeile zu sein, ja, oder eben um solche Sachen wie Rezepte abrufen oder ähnliches. Und eben auch, und das ist meiner Meinung nach eine wichtige Sache, eure Home-Geräte zu steuern, ja, das finde ich schon super gut. Wer nicht in jedem Zimmer ein Echo stehen hat, der wird da sehr froh sein drum. Und selbst wenn man überall ein Echo hat, manchmal, sage ich mal, wäre es doch wirklich gut, wenn man so ein Gerät hätte, wo einfach ein Display drauf ist, wo die Anzeige immer an ist, ja, und man drückt einfach drauf und klack, und es funktioniert wunderbar. Auch das ist natürlich möglich, ja. Und somit hat man dann eben eine Möglichkeit, alte Geräte zu verwenden oder eben auch günstige Laptops, Entschuldigung, günstige Tablets zu integrieren in euer Home-Netzwerk. Ja, wenn es ein aktuelles, günstiges Tablet ist, dann kann man es ja auch noch am Internet betreiben zusätzlich. Dann wären auch Funktionen möglich, wie dass ihr das auch als News-Anzeige nehmt, als Wetterstation oder ähnlich. Wobei Wetterstation geht auch ohne Internetzugang, nämlich dann, wenn ihr ein echter Wetter- bzw. Temperatursensor und so weiter habt. Ja, aber natürlich, klar. Wenn ihr jetzt hier eine tolle Wetterübersicht haben wollt, auch vielleicht europaweit und so weiter, da ist das natürlich ohne Internetverbindung nicht möglich. Vielleicht kann man das dann über den Raspi-Server schalten. Das wäre sicherlich möglich. Der Raspberry Pi lädt die Daten auf den Server herunter, auf die Serverfestplatte, und auf diese Daten kann dann zugegriffen werden. Mit einem Tablet. Da könnt ihr auch eurer Fantasie freien Lauf lassen. Stellt euch mal vor, ihr müsst dann zum Beispiel die Daten nur abspeichern lassen in einem HTML-Format, und dann könnt ihr mit eurem Browser auf dem Tablet diese Datei aufrufen, Shortcut festlegen. Da komme ich auch gleich noch dazu. Und dann könnt ihr das quasi mit einem Tipp, könnt ihr dann mit einem Fingertipp, könnt ihr dann zum Beispiel eben die Wetterdaten abrufen, wenn das euer Raspberry Pi zum Beispiel alle halbe Stunde macht, dann habt ihr eben alle die aktuellen Daten von einer halben Stunde. Das ist ja normalerweise vollkommen ausreichend. Also ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, was man damit machen kann. Und egal, auch wenn so ein Tablet billig ist, schließt dann mal eine gute Box an, ja, und dann habt ihr auch ein super Musiksystem. Ja, ich weiß, es ist keine super High-End-Anlage, weil einfach die Ausgänge, ja, und die Digital-Analog-Umwandler in den Geräten da nicht gut genug sind, um eben einen, ja, audiophilen Klassikliebhaber zu besänftigen, ja, aber es geht durchaus für sehr gut Musik zu hören in einem normalen, qualitativ ganz guten Rahmen. Ja. Ja, und wenn ich da mal schaue, wie viel günstige Tablets es da gibt, 10 Zoll Tablet für 113 Euro, natürlich 2 GB RAM und 32 GB Storage, da kommt man nicht so weit. Immerhin ist da eben auch ein IPS HD Screen dabei und hat eben auch dieses OTG, was ich eben schon angesprochen habe. Ja. Und damit kommt man dann eben auch weit, weil man dann eben Daten abrufen kann von diesen Geräten. Ja. Außerdem ist da, wer da jetzt in dem Fall zum Beispiel noch eine Micro-SD-Karte dabei, Möglichkeit dabei, bis zu 128 GB, also wenn ihr mit USB-Sticks nicht rumhantieren wollt, 128 GB Micro-SD-Karte rein und schon ist alles okay. Aber wie gesagt, ich persönlich tendiere dazu so einer Server-Lösung, dass sich dann einfach mit dem Server verbindet und braucht ihr auch keinen weiteren internen Speicher. Und ihr könnt von allen Geräten auf diesen zentralen Speicher zugreifen. Wunderbar. Sollte überhaupt kein Problem sein. Ja, also es gibt übrigens noch günstigere. Es gibt schon unter 100 Euro solche Geräte und immerhin auch Markenprodukte. Ja, wie zum Beispiel eben das dieses Tablet von Amazon, ja, um das jetzt so zu zeigen. Also es gibt ein 7 Zoll Tablet, gibt es bereits für 54,99. 54,99. Das ist gar nicht so schlecht. Auch auf dem kann man dann eben via F-Droid eine große Menge von Open Source Software installieren, die gerade hinsichtlich der Serververbindung alles Mögliche erlauben. Eine wunderbare Geschichte. Es gibt natürlich auch etwas besser ausgestattete Tablets, zum Beispiel das Fire HD 8 mit 8 Zoll Display oder das 8 Plus. Da ist dann halt auch noch ein bisschen mehr Power vorhanden. Wenn ihr zum Beispiel da Videos abspielen wollt, ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Ja. Oder wenn ihr ein größeres Display wollt, ein Fire HD 10 Tablet beispielsweise, da ist man schon bei 149 Euro dabei und das hat immerhin 1080p Full HD Display, 64 GB Storage, ja, und da kommt man dann eben auch schon relativ weit und da müsst ihr dann auch keine Angst haben, das könnt ihr natürlich auch mit dem ganz normalen Internet verbinden und dann habt ihr nämlich einen Zusatz Bonus sozusagen, ihr könnt damit natürlich, klar, weil die ja von Amazon sind, die Fire Tablets, könnt ihr dann natürlich auch die Amazon-Inhalte genießen, Prime Video, ja, funktioniert wunderbar. Damit steht euch natürlich eine wunderbare zusätzliche Möglichkeit offen, E-Books, ja, Musik und so weiter und so weiter. Ja, also ihr seht, es gibt eine Verwendungsmöglichkeit für billige Tablets und auch für alte Tablets. Die müsst ihr nicht wegwerfen. Übrigens auch dann nicht, wenn der Akku schon hin ist. Notfalls baut ihr den Akku aus, wenn ihr seht, okay, um das tut sich hier ein bisschen hier hinten aufblähen, dann wäre es eine gute Idee, ne, den Akku auszubauen, Ihr braucht keinen neuen mehr einzubauen, das bleibt einfach dauerhaft am Strom und gut ist. Wenn noch ein Akku drin ist, der funktioniert, lasst ihn natürlich drin. Dann habt ihr nämlich einen kurzzeitigen Puffer, wenn es mal Stromprobleme gibt. Ja, manchmal gibt es ja kurze Stromausfälle, dann braucht das Tablet auch nicht wieder hochzubooten, sondern ihr habt dann ganz einfach hier eine Überbrückung, ja, selbst bei einem schlechten, also fast toten Akku, so 5 bis 10 Minuten kann der eigentlich immer noch überbrücken und es reicht für fast alle kurze Stromausfälle, die man so in der Regel hat. Also, auch das eine Möglichkeit, da wie gesagt dann am besten im Router die Internetverbindung sperren, so dass das Gerät sich eben nicht mehr direkt mit dem Internet verbinden kann, sondern nur noch mit eurem Home Netzwerk, und dann seid ihr auch relativ sicher, könnt aber trotzdem noch Smart Home Geräte steuern oder auf euren Server zugreifen. Übrigens, man muss nicht immer nur einen Server haben, der jetzt 24 Stunden am Tag läuft. Ihr könntet das auch auf eurem Laptop beispielsweise installieren. Ganz egal, ob ihr Linux, Windows oder macOS habt, ein Samba-Server ist ruckzuck installiert, ja, und den startet ihr einfach bei Bedarf und dann können die anderen Geräte auf einen Bereich von eurem Laptop zugreifen. Da empfehle ich natürlich auch hier einen separaten Speicher dafür zu nehmen, beispielsweise eine SSD, ein SSD-Laufwerk, aber ihr könnt auch einfach einen Bereich auf eurer internen Platte dafür eben reservieren und schon klappt das Ganze. Cool. So viel also zu dem Android Tablet. Die billigen sind dann eben die Arbeitstiere, so ist es nun mal, und in dem Fall sogar ziemlich positiv. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ja, WhatsApp ist momentan unterm Druck. Und diesmal scheint es eben nicht nur so dahingesagt, ich meine, es wurde ja schon immer wieder gesagt, oh, WhatsApp, Boykott und bla bla bla bla, ne? Und niemand hat es gelöscht oder irgendwas gemacht, keine nennenswerten Migrationen auf andere Systeme erfolgt. Diesmal scheint es anders zu sein. Ich war sehr verwundert, als ich die Meldungen in verschiedenen Ländern in der Tech News bei Tech News Redaktion gesehen habe, die einen Massenansturm auf andere Messenger gezeigt haben. Nämlich Leute, die vor WhatsApp jetzt flüchten wollen. Denn WhatsApp hat bekannt gegeben, dass die Daten bei jetzt mit Facebook geteilt werden. Also das, was immer gesagt wurde, was nicht gemacht werden wird, das wird jetzt gemacht. Es ist nicht hinterhältig, es wird jetzt angekündigt. Oder es wurde angekündigt und im Februar passiert es dann. Das heißt, man hat jetzt noch genug Zeit. Offenbar nutzen die Menschen aber jetzt tatsächlich schon die Gelegenheit und suchen Alternativen. Und ein Messenger ist da besonders stark momentan überrannt mit Zulauf von flüchtenden WhatsApp-Usern. Und zwar ist das Signal. Wer hätte das gedacht? Ja, Signal. Die Signal-Server waren zwischenzeitlich sogar schon nach unten gezogen worden, waren nicht mehr erreichbar wegen dem Andrang von neuen Usern. Es konnte auch keine Verifikationscodes mehr verschickt werden. So viele Leute haben sich auf Signal gestürzt. Ja, nicht schlecht. Es ist ein gutes Zeichen. Wenn ihr eine Alternative sucht, wenn ihr nicht den Line-Messenger nehmt, ja, aus was für einem Grund auch immer, dann nehmt Signal. Ja, ich sag immer, Signal für die Sicherheit und Line für Sicherheit plus Spaß. Okay? Beim Line Messenger ist natürlich die Sicherheitsvertrauenssache. Da habe ich auch Vertrauen in diese Firma. Ja. Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die standardmäßig aktiviert ist, ist es eigentlich auch kein Thema. Ja. Und klar, es ist natürlich kein Open Source, ja, und deswegen kann man nicht sagen, also kann ich es nicht einstufen als den sichersten Messenger, weil das wäre ja nur eine Spekulation, ob der wirklich so sicher ist. Ja. Er ist sicher genug, Ja, für normale Sachen auf jeden Fall. Aber wenn es um wirklich brisante Dinge geht, dann wäre vielleicht Signal interessanter, weil die natürlich als Open Source System hier wesentlich besser kontrolliert werden können von der Szene. Und deswegen ist oder gilt Signal als der sicherste Messenger überhaupt. Sicherer als Threema, sicherer als Telegram, definitiv. Und sicherer als jeder andere Messenger, den ihr herunterladen könnt, der einigermaßen im, sag ich mal, Mainstream jetzt bekannt ist. Ja, es mag durchaus noch kleine Projekte geben, die bekannter sind, die vielleicht sogar noch sicherer sind, aber noch sicherer als so sicher ist schon ziemlich schwierig, ja. Klar, 100% sicher ist nichts, nichts, gar nichts. Müsst ihr diese Illusion, könnt ihr euch gleich abschminken, ja. Das wird niemals möglich sein, weil euer Endgerät ist immer noch dieser Punkt, wo auch am angreifbarsten ist, ja. Und dort werden die Informationen zumindest für eine kurze Zeit unverschlüsselt gespeichert werden. Sonst könntet ihr diese Nachrichten nämlich nicht lesen. Das heißt, die unsicherste Stelle ist das Smartphone, ja, bei so Messengern wie Signal. Und das wird auch kein anderer Messenger jemals ändern können. Okay. Deswegen, wenn ihr schon nicht den Line Messenger nehmt oder sagt, ja, ich mache so ein Duo wie der Rio, ja, Signal für eure super geheimen Katzenbilder, weil mehr super geheime Sachen habe ich nicht, aber wenn ihr was super Geheimes habt, könnt ihr dafür das Signal nehmen, ja, und für den Spaß Sicherheit, plus Sicherheit eben den Line Messenger, ja, da sind dann auch eure Katzenbilder wunderbar gesichert, ja, kein Problem. Und wenn dann doch mal die japanische Regierung von der Polizei gezwungen wird, euren Account sichtbar zu machen und dann festgestellt wird, das geht so einfach nicht, weil das ja Ende zu Ende verschlüsselt ist, aber trotzdem die irgendwelche Informationen vielleicht von eurem Handy abziehen können, weil das weiß man nicht, da es ja kein Open Source Programm ist, von daher weiß man nicht, ob da eine Schnittstelle drin ist, für die unverschlüsselten Informationen, die auf eurem Handy gespeichert sind, wieder abzuziehen, ja, so wie es auch bei WhatsApp schon der Fall war, dann könnt ihr eben Signal nehmen, da könnt ihr dann sicher sein, dass das so einfach nicht funktioniert. Boom. Okay, also the Dynamic Duo, Line Messenger plus Signal. Damit kommt ihr dann auch über die Runden. Übrigens, wenn ihr irgendwas, wenn ihr in einem Staat lebt, der als demokratisch gilt und ihr müsst den Signal Messenger nehmen, ja, also wenn ihr nicht gerade Journalist seid oder Bürgerrechtler oder Politiker, dann würde ich mir nochmal überlegen, warum ihr den braucht. Okay? Nur mal so. Ja, ich rede euch ins euer Gewissen, ja, 2021, das Jahr des Gewissens, Leute. Das Jahr des Gewissens. Ja. Wer mehr darüber hören will, Rios Wochensicht, ja, sicherlich diesmal auch ziemlich kontrovers. So, jetzt weiter mit Android. Und zwar, Huawei möchte sein Harmony OS, ja, auch mit anderen Smartphone-Herstellern teilen. Das heißt, wir könnten eventuell bald eine Flut von günstigen Geräten sehen, die mit Harmony OS funktionieren. Ich sage euch mal ganz kurz, warum das so verführerisch ist für kleine Firmen. Das Problem ist, dass wenn eine kleine Firma mit seinen No-Name-Handys in Anführungszeichen ja auf den Markt kommt, dann nehmen die das Stock Android von Google und passen das an oder auch nicht, klatschen das auf ihr Handy drauf, ja. Und dann sind sie eben auf das angewiesen, was eben so von Google angeboten wird. In China ist es ja so, dass dort gar nichts mit Google gemacht wird. Das heißt, da ist kein Google Play Store drauf auf den chinesischen Smartphones, die nur für China zum Beispiel gedacht sind oder für andere Länder, für einige andere Länder. So, und die Firmen haben dann ein massives Problem. Die haben keinen Zugriff zum App Store, zum Play Store, aber auch keine eigene Infrastruktur, um einen eigenen Store anzubieten. Ja, also gibt es dann nur noch den Umweg über diese Stores, die eben in China allgemein zur Verfügung stehen. Ja, genau. Man könnte, das ist schon Ironie, in China gibt es eigentlich, was die Stores, die App Stores betrifft, ja, mehr Demokratie als bei uns. Bei uns gibt es einen Play Store und was anderes ist irrelevant. In China gibt es eine ganze Auswahl von Stores, die Anbieter auf ihren Geräten installieren können und von dort aus dann eben ihren Kunden das anbieten. Dennoch ist das natürlich eine Geschichte, so ein großer, der fehlt dann halt, ja. Und das ist eben auch ein Problem. Und hier könnten jetzt Firmen auf ein System zurückgreifen, wo Huawei dahinter steht, wo einen riesigen App Store schon haben. Die App Gallery ist mittlerweile richtig groß angewachsen. Fantastisch, muss ich sagen, ja. Und dann haben die schon mal eine gute Grundlage. Und nicht nur das, die haben hier mit den HMS-Diensten, die ja mit zu Harmony gehören, ja, auch die ganzen Hintergrundprozesse und so weiter, die sie in ihren Handys nutzen können für die Nachrichtenzustellung und. Das heißt, für die No-Name-Firmen, für kleinere Smartphone-Firmen, ist das eine Offenbarung. Die können das Harmony S nehmen und haben dann ein funktionierendes System, ja, ohne dass sie sich Gedanken machen müssen, was muss ich dort jetzt bereithalten für meine Kunden und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das so verführerisch. Die haben quasi ein fertiges System, das sie einfach installieren können, ja, ohne große Anpassungen, und haben dann eben eine ganze Plattform, Huawei Mobile Services, mit den ganzen, mit diesen ganzen Zugriffen auf Nachrichtenübermittlung, die App Gallery, die ganzen Apps, die auch angeboten werden und da ist ja Huawei jetzt groß drin. Man glaubt es ja nicht, ja, die Maps, ja, Huawei Maps ist ja unglaublich, auch Paddle Maps nennt sich das ja von Huawei, und das ist natürlich ein fantastisches Angebot. Sowas gibt es eigentlich bisher nur bei Google. Und jetzt können diese Firmen hingehen und können Harmony OS installieren. Letztendlich wird es natürlich davon abhängen, ob Huawei eben, oder was Huawei dafür verlangt. Wenn sie klug sind bei Huawei, werden sie diese Lizenz kostenlos zur Verfügung stellen. Dann wird es rund gehen. Dann werden wir eine Flut von Geräten sehen. Wenn sie halt eine Lizenzgebühr wollen, so wie das Google macht, dann kann es natürlich sein, dass auch hier sich ein paar abschrecken lassen. Es gibt bis zum heutigen Tag genug Firmen, die keine Google-Lizenz kaufen und stattdessen eben auf diese alternativen Stores setzen. Aber die haben dann halt auch in der Regel weniger Verkaufszahlen. So ist das. Cool. Also Huawei, die Öffnung für andere Smartphones, für das Harmony OS, das wird auch Huawei dann zugutekommen, denn je mehr Smartphones Harmony OS installiert haben, desto besser ist es für die Entwicklung dieser Plattform. So, vorhin habe ich schon mal gesagt, bei diesen Tablets, bei diesen billigen Tablets und so weiter, da habe ich was gesagt, ihr könnt dann einfach zum Beispiel ein HTML-File als Bookmark auf euren Homescreen legen, ja, und dort dann eben, von dort aus eben dann benutzen, ja. Das könnt ihr natürlich auch mit Webseiten machen. Es ist schon faszinierend, man denkt immer so eingeschränkt schon momentan bei den Smartphones. Man denkt, alles, was als App nicht verfügbar ist, das kann man nicht nutzen. Das ist falsch. Das ist grundlegend falsch. Ja, alles, was im Internet ist, könnt ihr nutzen. Ja. Deswegen ist es auch teilweise die Diskussion, was abgeht, wenn man es heißt, ja, der hat ja kein Google Maps drauf oder der hat ja kein YouTube drauf. Was soll ich denn mit dem Handy anfangen? Ja, ich kann es euch sagen, ihr öffnet den Browser und geht auf YouTube oder ihr geht auf Google Maps und da habt ihr Google Maps. Ja, also kein Problem, geht. Und wenn ihr dann sagt, ja, aber da muss ich zuerst den Browser öffnen und dann muss ich die Adresse eingeben und dann, ja, dann macht ihr das einfach so. Ihr legt ein Shortcut ab auf die Oberfläche mit der, zum Beispiel der YouTube-Adresse und wenn ihr dann auf den Shortcut klickt, dann öffnet sich sofort YouTube. Yay, cool. Und schon könnt ihr euch YouTube-Videos anschauen. Ist das nix? Wie das genau funktioniert, hängt natürlich von eurem Browser ab. Ja, also wenn ihr Chrome-Browser drauf hättet, dann wäre das eben so, dass man auf die entsprechende Webseite geht, dort ein Shortcut eben anlegt dafür und also auf diese Seite gibt es dann eben eine Möglichkeit, einen Shortcut anzulegen, oben im Menü, ne, den ist ein 3-Punkte-Menü in der linken oberen Ecke und dort dann eben Add to Homescreen und schon erscheint das Icon eben auf dem Homescreen zu dieser Seite dann. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier bei bei Firefox geht es ebenfalls so, ihr ruft einfach die Seite auf, die ihr verlinken wollt auf dem Homescreen, dann rechts oben, beziehungsweise rechts unten, je nachdem, wie ihr das eingestellt habt bei Firefox, seht ihr dann diese 3 Punkte. Wenn ihr da drauf drückt, dann seht ihr auch ein Menüpunkt zum Startbildschirm hinzufügen. Dann könnt ihr hier noch den Namen ändern, wenn ihr das wollt. Ja? Oder einfach hinzufügen. Da werdet ihr vom System normalerweise nochmal gefragt. Und dann erscheint ein Icon mit dem Namen, den ihr eingegeben habt. Und mit dem Icon auch von dieser Webseite sieht manchmal sogar richtig gut aus. Ja, ich habe das hier jetzt gerade mal testweise hinten für die Tagesschau gemacht. So, wenn ihr dann jetzt auf diesen Button, das ist jetzt wie eine normale App, sieht es jetzt aus. Und wenn ihr da draufklickt, dann wird sofort die Tagesschau hier geöffnet oder halt irgendwas, was ihr dann verlinkt habt. Das geht sogar beim Firefox ziemlich schnell, wenn ihr das macht. Wenn das Tab schon offen ist übrigens, ist es sofort da und es wird auch nichts nachgeladen. Das heißt, wenn ihr dort wenn ihr das schon mal aufgemacht habt und schließt dann einfach nur, indem ihr in den Homescreen geht und ihr geht dann nochmal hin, wird es sofort geöffnet und dann erst aktualisiert, wenn es eben Neuigkeiten gibt. Eine super Sache. Und von daher ist das eine Alternative für alle möglichen Webseiten und Dienste. Wenn ihr sowas wieder entfernen wollt, einfach, also bei Huawei zum Beispiel oder bei Honor ist es zum Beispiel so, einfach längere Zeit aufs Icon drücken, dann auf Entfernen, das erscheint dann oben drüber und dann ist es wieder weg. Ansonsten die Methode, die bei eurem Smartphone eben genutzt wird, um Icons ganz normal zu entfernen und Apps zu entfernen. Wunderbar, und somit könnt ihr dann wirklich viele Apps euch auch sparen. Ja, übrigens auch ein Tipp, wenn ihr wenig Speicher auf eurem Handy habt, probiert es doch mal so. Ihr müsst nicht für jeden Kram eine App installieren, ja, sondern ihr könnt auch viele Sachen über die Webseite direkt machen. Bei vielen Browsern ist es so, wenn ihr schon mal eingeloggt seid, müsst ihr auch dann auch nicht mehr einloggen, sondern könnt die Funktion direkt nutzen. Von daher, wer dann, wie gesagt, zum Beispiel Gmail oder YouTube oder sonst irgendwas nutzen möchte mit einem Google-Account. Ja, das könnt ihr auch mit dem Huawei Mate 40 machen. Fertig. Es geht. Ihr müsst nur über die Webseite gehen. Und ehrlich gesagt, oftmals merkt man da schon gar nichts mehr. eBay beispielsweise. Wenn ihr auf eBay mit einem Smartphone kommt, wird eine interaktive App über das Web gestartet. Wenn ihr das dann zum Beispiel ablegt auf die Seite, habt ihr eine eBay-App quasi, ja, ohne dass die App installiert ist bei eurem Smartphone, auf eurem Smartphone. Cool. Und auch da wieder, ob die eBay-App in der App-Gallery drin wäre oder nicht, spielt keine Rolle. ihr könnt die trotzdem nutzen. Einfach via Web. Ja. Und damit ich das jetzt auch weiß, die eBay-App gibt es allerdings natürlich in der App-Gallery auch. Ja. Als inaktive App. Interaktive App. Gut. Also ihr seht es. Es geht durchaus mit diesen Shortcuts einiges zu machen. Und das ist so oft eine Funktion, wisst ihr, das ist so eine Standardfunktion, die hat man früher auch öfters mal genutzt. Heutzutage vergisst man die gern, aber egal, Twitter, ja, sogar Messenger könnt ihr mit diesem Teil auch nutzen, obwohl ihr diese nicht installieren könnt. Es ist schon nicht schlecht, das muss man schon sagen. Und ja, unglaublich, wie viel Gutes man doch von einer Funktion kriegen kann, die fast in Vergessenheit geraten ist. Webseiten auf dem Startbildschirm verlinken. Cool. Ja, Amazon hat in den USA mal wieder was Interessantes Neues rausgebracht. Leider konnte ich nicht genau gucken. Eine Frage brennt bei mir noch im Kopf, und zwar, kann man das Teil auch als normale Waage benutzen? Ja. Was ist es denn? Es ist ein sogenanntes Dash Smart Shelf. Ja. Und das ist eine kleine Platte. Die gibt es in drei Größen. Von 7x7 Zoll bis 18x13 Zoll Größe. Und darauf stellt ihr Produkte. Wenn ihr dann davon Produkte nimmt und es immer leichter wird, merkt Smart Shelf das und löst dann eine Bestellung aus. Und zwar mit einer Wartezeit von 12 Stunden. Das ist ganz vernünftig, weil wenn man etwas mal kurz runternimmt, ja, umräumt oder sauber macht oder sonst irgendwas, ja, dann sollte er ja nicht gleich wie wild bestellen. Ja. Deswegen gibt es da eine Verzögerung. Wenn innerhalb von 12 Stunden sich das Gewicht nicht wieder über den Auslösepunkt hinaus verändert, dann wird bestellt. Das wird eben ermöglicht, weil diese Platte eine Waage hat, ja, und eben feststellen kann, wie viel steht da drauf. Wenn dann also bekannt ist, welches Produkt dort draufsteht, weiß das Shelf sozusagen, jetzt muss es nachbestellen oder eben nicht. Ich finde das wirklich fantastisch. Ein würdiger Nachfolger für den Dash-Button. Weil, wisst ihr, den Dash-Button ist das so, da muss man draufdrücken. Ja? Und da haben natürlich viele gesagt, ja, cool, ich kann auch auf die Maus klicken. Ja? Fertig. Ja? Das geht auch. Aber hier bei dem Shelf, das ist was anderes. Das erkennt automatisch, ob ihr bald wieder neue Sachen braucht, ja, oder nicht. Das könnt ihr natürlich auch konfigurieren, ganz klar. Ihr könnt es einstellen, zum Beispiel nach Prozent. Ja, also wenn das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel dort, von mir aus, dort steht die Milch drauf. Ja, so. Und wenn ihr dann eine Milch aufmacht und öffnet, geht ihr normalerweise in den Kühlschrank. Ja, so, dann stehen dort zum Beispiel also 5 Packungen Milch drauf. So, jetzt nehmt ihr eine Packung Milch runter. Ja, stehen noch 4 drauf. Und ihr habt eingestellt, okay, wenn also noch 2 Packungen draufstehen, dann vorsorglich schon mal 3 bestellen. Ja, so, also nehmt ihr die eine dritte runter. Jetzt stehen noch 2 drauf. Das Ding wartet 12 Stunden. Löst die Bestellung aus, ja, und in circa 36 Stunden, meistens auch noch früher, 24 Stunden, habt ihr dann eine neue Lieferung mit 3 Paketen Milch und zack, könnt ihr es wieder auffüllen und so weiter. Das mit der Milch ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, ja, genauso gut könnte es Toner-Kartuschen sein, ja, oder was weiß ich, Zahnpastatuben oder was auch immer, ja, Papier, ja, auch das ist interessant, ja, für Büros auch oder ähnliches, ja, man hat hier so ein Packen Druckerpapier drauf, ja, und ja, wenn dann die Hälfte vom Druckerpapier aufgebraucht ist, dann wird schon mal nachbestellt, ne? So. Man kann auch auf einstellen, dass man nur benachrichtigt wird, wenn wenig Vorrat vorhanden ist und man die Bestellung selbst auslösen kann, oder man kann es eben so einstellen, dass es automatisch nachbestellt wird. In Deutschland ist dieses Smart Shelf hier leider noch nicht erhältlich, und wenn ich probiere, an dieses Produkt zu kommen über einen Link, werde ich natürlich umgeleitet, und ich kann die Daten leider nicht einsehen. Wenn ich auf die amerikanische Seite gehe, wird mir von einem Smart Shelf nichts angezeigt. Also ich schätze mal, dass da einfach blockiert wird, dass man hier eben außerhalb der USA das erst gar nicht sieht. Ja? Damit man offenbar nicht neidisch wird, weil das ist mal wieder sehr bezeichnend dafür, dass es hier bei uns noch nicht mal, ja, angesehen werden darf. Ja, da will wohl Amazon Deutschland vorbeugen, dass die Leute hier keine, dass bei den Leuten hier keine Begehrlichkeiten erweckt wird. Offenbar sehen die momentan in Deutschland keinen Absatzmarkt. Schade finde ich das. Die brennende Frage kann ich deswegen, weil ich da nicht rankomme an diese Waage, die übrigens eine 2-Jahres-Batterie hat, ja, ob man damit dann auch normal wiegen kann über die über eine App, vielleicht über eine Zusatz-App oder über die Amazon-App, um festzustellen, wie viel Gramm ist denn jetzt genau da dran. Dann hätte es nämlich einen doppelten Nutzen. Ich brauche nämlich bald wieder eine Küchenwaage. Meine pfeift aus dem letzten Loch. Und das wäre schon eine schöne Sache, wenn man so einen Doppelnutzen dann eben hätte davon. Ne? Aber ich kann es eben nicht beantworten. Oppo Find X3. Diese Kamera soll so gut sein wie ein Mikroskop. Wow, ne? Nicht schlecht. In der Tat soll das beste makrofähige Gerät sein, das man momentan für Kohle kaufen kann. Der brandneue 50 Megapixel Sony IMX766 Sensor, der eben für diese Kamera verantwortlich ist, der kann eben hier einiges leisten. Diese Kamera hat auch einen Ultraweitwinkelmodus, 13 Megapixel Telefotolinse mit zweifach optischem Zoom und eben diese spezielle 3 Megapixel Makrolinse, die, Achtung, haltet euch fest, bis zu 25-fach vergrößern kann. Es wird hier auch spekuliert, dass die Pixelanzahl weit höher ist als die 3 Megapixel, die jetzt hier angegeben wurden. Ja, das sind ja nicht offiziell. Also mal sehen, aber 25-fach Zoom, da ist wirklich schon, da kommt man wirklich schon fast in Mikroskopbereiche rein, ja, wo man dann auch ganz neue Sachen sehen kann, die so nicht sichtbar sind für das bloße Auge. Ja, fantastisch. Wie gut das Ganze dann natürlich funktioniert, weiß man erst, wenn erste Tests natürlich auftauchen, die mit dem Oppo Find X3 dann eben gemacht wurden. Das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Noch ist es ja nicht offiziell verfügbar. Auch hier das Oppo Find X3 wird das wird sehr viel Hoffnung hervorrufen, weil es auch ein recht günstiges Gerät ist. Auch das wird auf meine Liste durchaus kommen können. Ja, dieses Jahr, ja, ist ja ein Smartphone fällig. Alles, was man bisher vermutet, hört sich gut an. 6,7 Zoll Display mit 1044x3216 Bildpunkte Auflösung. Das wären 525 ppi. Wahnsinn. Ja, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz maximal, 1,07 Milliarden Farben maximal. Unglaublich. 4500 mAh Akku. Ja, und Es soll wohl einen Snapdragon 888 Prozessor drin haben. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass hier auch große Leistungen gemacht oder erreicht werden können. Ja, also Oppo Find X3 wird sicherlich sehr, sehr faszinierend sein und wie immer darf man von Oppo auch gute Preise erwarten. Wann und ob das eben hier bei uns erhältlich ist, steht wieder auf dem anderen Platten. Das ist das Einzige, was eben hier Schwierigkeiten geben könnte. Oppo Find X3 wird auf jeden Fall bei mir auf der Liste landen, egal ob man es hier beim Händler bekommt oder nicht. Dann haben die Händler hier eben Pech gehabt. So. tut mir leid, ich habe keine Lust mehr auf technisch rückständige Gebiete hier Rücksicht zu nehmen. Wer nicht will, der hat schon mal. Neue Fotos sind aufgetaucht vom Huawei P50 Pro. Das wäre natürlich auch ein Kandidat, aber bei dem zu erwartenden Preis können wir es schnell wieder vergessen. Ja? Das Huawei P50 Pro, diese Bilder gefallen mir allerdings recht gut. Okay, ich meine, also die erfinden damit das Smartphone auch nicht neu. Das hat wahrscheinlich auch keiner erwartet. Wenn die sowas machen, dann mit der Mate-Reihe, aber nicht mit der P-Reihe. Aber es ist zumindest mal eindrucksvoll, was dort an schon von außen zu sehen ist, was an Komponenten verbaut ist. Eine Leica-Kamera beispielsweise mit einer, also so eine, weiß nicht, wie man das nennt, das ist so eine relativ große, viereckige Öffnung. Ja, da gibt es einen speziellen Ausdruck dafür, ich weiß es aber nicht mehr genau, wie das heißt. Plus drei weitere Kameras und macht eigentlich schon Eindruck und wie immer darf man natürlich hier erwarten, dass die Kameras zu einem der besten auf dem Markt gehören, in Smartphones auf jeden Fall. Ansonsten ist das Design natürlich, ja, ne? Also ein Smartphone halt. Ne? Ja, vielleicht mit etwas Glück ist auch gleich Harmony OS drauf und dann hat man auch ein interessantes neues System drauf. Das wäre dann auch dahingehend ein interessantes Ding. Aber wie gesagt, der Preis, der zu erwartete Preis wird relativ hoch sein. Von daher setze ich das erst gar nicht auf die Wunschliste, denn ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts, ja. Wahrscheinlich auch die neuen Motorola-Phones, die hier vorgestellt wurden. Also ich weiß nicht, wisst ihr, ich frage mich ja manchmal, was in den Köpfen vorgeht, so bei so Handyherstellern. Ja, das habe ich mir auch schon bei Google gefragt, mit den Pixel-Geräten, mit den neuen, das ist unglaublich. Und bei den Motorola-Geräten, bei den neuen, da muss man sich auch fragen, was läuft falsch bei Motorola? Es gibt einen Grund, warum Motorola fast weg ist vom Fenster, glaube ich, weil das, was die hier anbieten, ist ja fast eine Frechheit. Wir haben das Jahr 2021. Ja. Ja. Nicht 2011, sondern 2021. Und die bringen jetzt ein Gerät raus mit 4 GB RAM und 128 GB Storage. 4 GB RAM. Also, so ganz verstehen kann ich das nicht. Ja, 6,8 Zoll Display, Qualcomm Snapdragon 768, da wird man ja schon stutzig, aber dann 4 GB RAM, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, 4000 mAh Akku, klar, der Preis für 299 ist gut, aber die Ausstattung dafür nicht, da gibt es wesentlich bessere Ausstattung für das Geld, ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Das nächste ist noch schlimmer. Da gibt es sogar eine Version mit 3 GB RAM, ja, 32 GB Storage. Die kommt dann auf 249 mit 6,6 Zoll Display und Snapdragon 662. Und dann gibt es noch ein Gerät, das G-Play 2021 mit 3 GB RAM. Mehr gibt es auch nicht bei dem Modell. Und 32 GB Storage mit 6,5 Zoll Display für 169 Euro. Und das absolute Top-Super-Sonder-Übermodell ist das Motorola One 5G Ace. Und es hat sag und schreibe 6 GB RAM. Wow. Also, Topmodell 6 GB RAM. Ja? Mit Snapdragon 750G und 6,7 Zoll Display. 128 GB Storage, 5000 mAh Akku. Kostenpunkt 399 Euro. Mensch, da kriegt man ja sogar schon ein richtiges Smartphone dafür, wenn man sich kein Motorola holt. Es ist wirklich, also meine Güte, sind die irgendwie immer noch verbandelt mit Google? Ich hab gedacht, die hätten sich schon wieder getrennt, aber wenn ich mir so das angucke, ja, so mit den Leistungsdaten zu so knausern, dann frage ich mich, hängen die immer noch mit Google zusammen oder wie oder was? Keine Ahnung. Also, meine Güte. Von daher ist es natürlich hier, also, der Motorola Fail für mich, ja, 2021, definitiv damit, also man kann es fast nicht glauben, dass das ernst gemeint ist. Wenn das jetzt immer, wenn jetzt April wäre, würde ich sagen, ja, das ist ein April-Scherz. Das kann nicht sein, aber es scheint wohl doch so zu sein. Viel interessanter dagegen die Meizu Pop Pro. Headphones, ja, mit ANC, das heißt mit einer richtigen Active Noise Reduction, ja, für 77 Dollar. Und die sind doch schon wieder etwas interessanter. Meizu ist eigentlich relativ spät in den diesen Hype da eingestiegen mit diesen Headphones, ja, das sind also so echte Wireless-Headphones, ne, mit so zwei einzelnen Stöpseln, ja, die man sich so in das Schmalz reindrückt und dann eben verbindet. Und die Besonderheit daran ist es, denn das ist tatsächlich bei diesen Teilen immer noch eine Besonderheit, unglaublich, das hier hat eine aktive Noise Reduction drin, ja. Manchmal heißt das auch Cancellation. Das heißt also, dass hier die Hintergrundgeräusche verringert werden. Und zwar um bis zu 35 Dezibel wird das Ganze leiser. Ja. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Es ist ein Irrglauben anzunehmen, dass wenn man sagt, ja, aber ich brauche die ja für draußen, dann möchte ich ja nur hören, was um mich herum vorgeht. Ja, das ist so eine Sache. Wenn man hört, was um sich drumherum vorgeht, dann hört man das nicht mehr richtig, was dort, also was man eigentlich ja hören will. Ja, schon habe ich eine gute Idee. Man nimmt das Teil einfach aus den Ohren raus, hört nichts und dann kriegt man alles mit. Ansonsten will man ja dann noch irgendetwas mitkriegen von dem, was man sich gerade ins Ohr gemacht hat. Das heißt, man macht es dann so laut, dass man trotz den Geräuschen von außen immer noch was hört. Das ist erstmal schlecht fürs Gehör und zweitens bringt es genau nichts. Weil mit diesem Noise Cancellation System hört man die Außengeräusche deutlich leiser, also kann man auch die Musik etc. deutlich leiser machen, ja, oder einen Podcast. Ja. Und da ist man wieder auf einem ähnlichen Level, nur dass es eben nicht alles so laut ist. Ja? Und man, gut, ich weiß nicht, für Rad zu fahren, ja, empfiehlt sich sowieso nicht mit Stöpseln Rad zu fahren. Und für zu laufen muss man dann halt eben ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr aufpassen, wenn man durch die Gegend läuft. Ne? Das ist ganz klar. Aber ihr wisst ja, Geräusche sind schon lange nicht mehr ein Indikator für Sicherheit. Das heißt, wenn ihr nichts hört, heißt das noch lange nicht, dass da nichts ist. Ja, wenn es gibt noch Elektroautos von der früheren Generation, ja, wie zum Beispiel mein Prius, ja, da schnur ich an, da hört ihr nichts, ja, und dann dreht ihr euch um und Schock, da bin ich, ja. Ja, ich weiß, ich passe dann auch immer auf, ne, wenn ich elektrisch fahre, dass mich die Leute. Also dass ich pass auf, unter dem Bewusstsein, die Leute hören mich nicht. Ja, tut mir ja wirklich leid, aber ist nun mal so. Also es das heißt, auf Gehör durch also oder sagen wir mal so, auf Gehör nach Sicherheit zu streben, wenn man sich im Straßenverkehr benutzt, ist vielleicht nicht das richtige Instrument. Ja? Von daher finde ich, ANC auch für draußen richtig gut, ja, weil ich dann nämlich nicht halb taub bin, wenn ich nach eine Stunde rumlaufen die Stöpsel rausnehmen, ne? Gut. Der Preis ist natürlich auch schön für so ein System mit Noise Cancellation und True Wireless, $77, das ist schon ein Wort. Auch da natürlich, ob und wann das eben in Europa angeboten wird, muss man auch hier nochmal gucken. Heiei, jetzt ist schon wieder so viel Zeit herumgegangen. Ja, mein lieber Mann, ich quatsche mal wieder heute ohne Ende. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen anziehen, ja, Huawei Browser und der HMS Core Services, ja, die werden auch auf den PC kommen. Wahnsinn, das ist nicht schlecht. Also Huawei will sowohl den Browser als auch die ganzen Dienste, die ihr normal nur von Smartphones kennt, auch auf den PC bringen. Und damit hat man sich natürlich wieder ein ganzes Stück mehr an Ökosystem gesichert. Ja? Für mich wäre das auch eine fantastische Geschichte, wenn das auch unter Linux laufen würde. Da habe ich allerdings noch keine Informationen darüber. Wenn dann eben auf dem Desktop quasi das Phone mit dem gleichen oder der Desktop oder der Teil vom Desktop eben so mit diesen Diensten laufen würde, wie auch das Smartphone und dann eben sich auch die entsprechenden Cloud-Speicher und so weiter teilen. Das wäre schon eine schöne Sache. Bin also gespannt, wie das gehen wird. Natürlich für HMS, also für das System Huawei Mobile Services, ist es natürlich ein Riesending, wenn die das auch auf den PC bringen können. Fantastisch. Ja. Honor und MediaTek, die werden wohl bald bekannt geben, dass sie zusammenarbeiten werden. Alles deutet darauf hin, dass eben hier eine größere Zusammenarbeit stattfindet. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch weitere Spekulationen, dass Geräte einen Qualcomm-Chip haben werden, verschiedene Smartphones von Honor, aber eine große Zusammenarbeit steht eigentlich so gut wie fest und die wird wohl auch demnächst bekannt gegeben werden, also dass es eben ein offenes Geheimnis momentan ist. Und eine der Hauptspekulationen, die momentan herumgehen, ist, dass das Honor V40 bereits mit dem Dimensity 1000 Plus Chipsatz ausgeliefert würde. Also ich war eigentlich die ganze Zeit geneigt, das zu sagen, nein, das kann nicht sein, weil so schnell können die nicht einfach das Chip-Design ändern, aber jetzt ist das ja auch schon mal verschoben worden. Ja. Dennoch, also die Chancen stehen 50-50. Genauso gut könnte eben ein günstiger Snapdragon-Chip verbaut werden. Da muss man einfach jetzt nochmal abwarten, aber definitiv für die Zukunft wird Honor sicherlich mehr mit MediaTek zusammenarbeiten und bin ich eigentlich auch ganz froh drum. Klar ist auch, oder das sagen auch andere Gerüchte wieder, ne, dass wohl eben auch ein Honor Smartphone mit Qualcomm-Chip eben in Arbeit ist. Ja. Die werden vielleicht auch gar nicht auf einen einzigen Zulieferer setzen, was eigentlich auch ganz vernünftig ist. Man sieht ja, wie schnell einer wegbrechen kann und da hat man immer noch den anderen. Ja. Mal sehen, in welchem Bereich eben Honor Zusammenarbeit mit MediaTek und zusammenarbeitet mit Qualcomm, wer die High-End-Prozessoren liefert und wer die Mid-Range-Prozessoren. Auch Honor hat ja eine ganze Palette von Geräten im Sortiment in allen Bereichen von Low-End bis High-End und entsprechend haben die dann natürlich auch Verwendungsmöglichkeiten für andere Prozessoren. Xiaomi hat mit dem Mi 11 was Interessantes eingeführt an Funktionen. Und zwar, man kann damit zwei Bluetooth-Headsets gleichzeitig benutzen. Also die Zeit, wo man sich so ein Kopfhörerpaar teilt. Ne? Der eine nimmt das linke Teil, das andere nimmt das rechte Teil. Ja? Das ist vorbei, das braucht man nicht mehr zu machen. Man schließt jetzt einfach zwei Bluetooth-Headset an, verbindet sie simultan und kann auf beiden das dann zeitgleich ausgeben. Fantastisch. Warum denn nicht gleich so? Eine tolle Funktion, gerade für Leute, die eben zusammen mit jemand anderem was anhören wollen. Ja, Hörspiele ist da immer so eine Geschichte. Super Sache, finde ich. Bevor man dann diesen Pieps-Lautsprecher nutzt, um das zu machen, lieber zwei Headsets über Bluetooth verbunden und dann läuft es doch viel, viel besser und soundmäßig schöner. Xiaomi stoppt übrigens das Android 11 Update für das Mi A3. Also Vorsicht, wenn ihr das noch irgendwie zurückgestellt habt, macht es mal lieber nicht. Es sind einige Geräte, die danach also nicht mehr funktionsfähig waren, also richtig geprickt, wie man so schön sagt. Ja, also könnt ihr wegwerfen, Ziegelstein, zack, Ende. Und das ist schon ziemlich übel. Deswegen wartet jetzt erst nochmal mit dem Android 11 Update, bis hier ein verlässliche Version ausgeliefert wird. Das wird nicht mehr lang dauern, aber momentan kann man nur davon abraten, das Mi A3 abzudaten. Das könnte katastrophal sein. Übrigens, das Xiaomi Mi 11 hat einen Herzfrequenzsensor eingebaut. Ich glaube, das habe ich letztens sogar vergessen zu erwähnen. Wollte mir es für Schluss aufheben und habe es dann tatsächlich vergessen. Auf der Rückseite gibt es einen Punkt, das sieht aus wie so ein kleiner Knopf. Ja? Und wenn ihr da euren Daumen drauf hält, dann wird hier die Herzfrequenz gemessen. Und zwar, wie es sich jetzt herausgestellt hat, besser, genauer als eine Smartwatch. Also dieser Sensor scheint wirklich sehr, sehr gut zu arbeiten. Und na klar, ich meine, der Daumen ist ja auch der Finger, der immer gut den Puls quasi widerspiegelt. Ja, deswegen gibt es ja auch professionell im Krankenhaus solche Daumenklemmen. Das wird einfach auf dem Daumen gemacht und dann hat man eine ziemlich genaue Messung des Pulses. Und von daher ist das eine interessante Geschichte. Blöd ist natürlich, dass man das nur dann messen kann, wenn man auch den Finger auf diesem Knopf hat und der Rest von der Zeit ist natürlich nicht aufgezeichnet, so wie bei einer Smartwatch, die ja permanent hier die Herzfrequenz messen kann und dann entsprechend auch aufzeichnen kann und auswerten kann. Aber trotzdem, interessantes Gimmick meiner Meinung nach, so dass man hier das durchaus mal nutzen kann. Ja, wenn es schon so genau ist, cool. Dann die AnTuTu December Rankings sind draußen und das Xiaomi Mi 11 ist auf dem Spitzenplatz, ja, ganz weit oben, Nummer 1, unglaublich, hat tatsächlich das Nachfolgegerät knapp, aber immerhin geschlagen, ja. Bisher war das schnellste Modell das Huawei Mate 40 Pro Plus. Ja, in Ausstattung 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Ah ja, das sind richtige Ausstattungen. Und das Xiaomi Mi 11 mit dem Snapdragon 888, 12 GB RAM, 256 GB Speicher. Ja, habt ihr gehört, Motorola? Die sind hier am Platz 1. Wunderbar. Also, nicht schlecht, das hat Xiaomi wirklich gut gemacht. Überhaupt sind die Xiaomi-Geräte gar nicht mal so schlecht von der Performance her. Auf Platz 4 findet sich das Xiaomi Mi 10 Ultra. Das ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber Snapdragon 850 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, gefolgt auf Platz 5 vom Xiaomi Redmi K30S. Und erst dann kommt das Vivo IQ5, IQ5 Pro, Vivo X50 Pro, das Huawei Mate 40 und das Vivo IQ Neo 3. Interessant auch, das Xiaomi Redmi K30S ist wesentlich schneller als das Huawei Mate 40. Ja, Wahnsinn. Allerdings Mate 40 Pro und Pro Plus ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Mein lieber Mann. Ihr hört also, das ist gar nicht mal so schlecht, das Ganze. Und auf jeden Fall spricht das für die Performance von Xiaomi. Das Galaxy, Samsung Galaxy A32, das soll ja ein wirklich billiges 5G-Smartphone von Samsung werden. Das sind jetzt angeblich die ersten Designs geleakt worden. Ja. Auffallend ist hier dieses Augenarray der Kamera, sage ich mal. Sieht aus wie so Spinnenaugen. Ja, so. Ganz komisch. Aber ja, man ist ja schon froh, dass irgendetwas anders ist als normalerweise, ja. Also daher möchte ich mich darüber bestimmt nicht beschweren. Ja. Es sieht mir etwas dicker aus als die normalen Phones von Samsung, was ich allerdings gar nicht so übel finde. Die Ausstattung, ganz klar, das Samsung Galaxy A32 ist natürlich ein Low-End-Gerät. 6,5 Zoll Display, 4 GB RAM mit 24 bzw. 128 GB Flash-Speicher, also Storage und ein MediaTek Dimensity 720 SoC drin mit 5G-Funktionalität. Die Hauptkamera hat 48 Megapixel. Und es sind dann natürlich noch weitere Kameras, wie gesagt, drin. Also insgesamt ist es eine Quad-Cam und das ist ja schon mal nicht schlecht. Gut, die 4 GB ist halt auch sowas. Warum werde ich da jetzt nicht so schlimm enttäuscht wie bei dem Motorola, bei den Motorola-Geräten? Ja, ganz klar. Weil hier immer noch, sag ich mal, die Fassung gewahrt bleibt. 4 GB ist die unterste Fahnenstange. Und der zu erwartende Preis ist auch relativ gut, ist ein Samsung-Gerät. Samsung muss da erst wieder ein bisschen was lernen, sag ich mal, in dieser Klasse natürlich, im Low-End-Bereich. Ja. Aber man sieht sofort mit dem Kamera-Array, dass das eine interessante Geschichte werden wird. Außerdem ist ein MediaTek-Prozessor drin. Von daher dürfte es wesentlich performanter sein als die Billigprozessoren von Qualcomm in dem Mid-Range-Bereich oder Low-End-Bereich, die jetzt bei Motorola verwendet werden. Ja. Insgesamt muss man natürlich auch nochmal das Display prüfen, wie gut das ist. An der Seite ist übrigens der Fingerprint-Scanner, was auch nicht schlecht ist. Ja. Von daher, und es hat natürlich 5G, auch das sollte man ja nicht unterschlagen. Das heißt, für die Zukunft gerüstet, ganz interessant. Für mich selbst wäre es natürlich nichts, weil es ja, wie gesagt, nur 4 GB RAM hat. Aber ich denke, es ist nutzbar bei dem Motorola habe ich noch so meine Zweifel. Ja. Aber okay, das wird sich dann zeigen. Letztendlich wird hier alles auch am Preis hängen, natürlich, ganz klar. Man hat es bei Samsung als super ultra billig. Sagen wir, positioniert und wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es auch okay. Ja. Aber es ist noch etwas ganz anderes bei Motorola. Ich meine, die müssen auch mal ein Flaggschiff-Gerät rausbringen wieder. Ja. Stattdessen bringen sie hier diese Billigteile raus, wo man nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann, was die technischen Daten betrifft. Das muss man bei Samsung nicht machen. Samsung hat ein Top-Gerät auf dem Markt, ja. Die können eine ganze Palette anbieten. Und wenn man da dann sagt, nur das A32 ist ja ein Witz, dann kann man auch eben das zum Beispiel das Galaxy FE nehmen, das S20 FE oder was 21 FE? 20 FE. Und dann hat man eben auch ein gutes Gerät, war nicht so arg teuer ist. Oder man geht dann halt in die High-End-Bereiche rein. Da muss man halt was hinblättern. Aber es ist ja nicht so, dass sie sowas nicht hätten. Ne? Und deswegen, also, ich weiß nicht, wenn Motorola sich eben da positionieren will als Low-End-Gerät, wo nichts mehr darauf läuft, dann weiß ich auch nicht. Also, ich meine, die bringen ein Gerät raus mit 3 GB. Hallo? Ich glaube, ich bin in die Zeitmaschine gewandert, ja. Steins Gate oder sowas. Ja, unglaublich. Die mir eine falsche Mail verschickt. Naja, das S21, weil wir gerade schon von Top-Geräten reden. Ja, das S21 wird ohne Zweifel ein Top-Gerät. Wahrscheinlich auch top teuer und deswegen natürlich uninteressant für mich persönlich. Aber Das soll am 14. Januar vorgestellt werden. Das scheint wohl jetzt das offizielle Launch-Datum zu sein, oder zumindest mal dort wird das Launch-Datum hier offiziell angesetzt. Ja, ob es dann auch so in die Geschäfte kommt, weiß ich nicht. Aber das S21 ist ja schon ziemlich durchleuchtet. Deswegen spare ich mir jetzt hier weitere technische Daten. Die werden wir noch genau wissen. Nämlich, wenn es rausgekommen ist, werde ich euch das dann nochmal ganz einzelnen zeigen und wahrscheinlich dann auch mit dem entsprechenden Preis versehen können, der euch dann die Haare zu Berge steigen lässt. Ja, so ist das. So, das war's von den News. In der Community war diese Woche nichts los und deswegen kann ich auch gleich zur App der Woche kommen. Und zwar wurde es diesmal Mystery Manor. Genau. Letzte Woche ja schon das Sherlock Suchspiel. Ja, und jetzt habe ich noch was anderes entdeckt. Mystery Manor. Das gefällt mir sogar noch einen Tacken besser als das Sherlock, die geheimnisvollen Fälle. Es ist schwierig zu sagen, wieso. Ich habe das Gefühl, dass das Spielablauf einfach ein bisschen reibungsloser funktioniert und man zu jeder Zeit weiß, wie man einfach weiterspielen kann. Das ist so ein bisschen skurril, aber tatsächlich bei Sherlock, da muss man schon mal genau gucken, wie kann ich denn jetzt also weitermachen und wo wird es überhaupt weitergesetzt? Da hat man ja verschiedene Episoden und die werden dann hin und her vermischt und so, ja. Also es ist ein bisschen undurchsichtig, muss man ganz klar sagen. Hier ist es ein bisschen klarer, zumindest mal am Anfang, ja. Bei Sherlock hat man schon sofort am Anfang eben schon diese Schwierigkeiten da, dass man einfach nicht wirklich sehen kann, wie geht's jetzt weiter? Ja? Wie mache ich das jetzt richtig weiter? Und das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Hier weiß man es, hier sieht man es, kann allerdings auch hin und her springen, so wie man es eben auch von Ravenhill gewohnt ist. Ja? Und in dieser Machart geht es dann auch weiter. Man hat eben, man muss hier in solche Wimmelbilder, muss man eben Sachen finden, aber auch mit solchen Same-Game-Puzzles, ja, wo man immer so drei oder vier in eine Reihe kriegen muss, ne, von einer Sorte, was das ist. Hier sind es, glaube ich, so Steine, Meerestiere und alles Mögliche, was man dazu übereinbringen muss. Und dann verschwinden die einfach, ja, und da gibt es dann auch solche Aufgaben, ja, 20 rote Steine sammeln und so weiter. Wenn man das dann abgeschlossen hat, dann hat man die Aufgabe erledigt und man kann das nächste machen. Da muss man auch hier wie bei Ravenhill so Sammlungen zusammenstellen, die man dann abgeben kann. Dafür bekommt man dann wieder Sachen, mit denen man weitere Teile der Story lösen kann. Die Chars sind recht gut, ja, hier gelungen meiner Meinung nach. Die Zeichnungen, da muss ich sagen, so ein bisschen, die hätten ein bisschen besser sein können, aber vielleicht sehe ich das deswegen so, weil ich hätte gern die Anime den Anime-Stil gehabt, ja, und hier hat man, naja, sagen wir mal, ein bisschen mehr westliche Zeichenweise genommen, aber gemischt mit dem typisch japanischen, wie soll ich sagen, Charakteraufkommen, ja, also beispielsweise, ne, da gibt's eine Maid, also so ein Hausmädchen in Maid-Kostüm, ja, und die heißt auch noch Elsa Stahlfaust und blond natürlich, ganz klar. Und da hätte man dann halt, also wenn man das hört, okay, Maid-Kostüm, ja, Elsa Stahlfaust, blond, dann sieht man vor sich eine wunderschöne Manga-Zeichnung und nein, es ist dann eben keine Manga-Zeichnung. Aber trotzdem, cooler Charakter übrigens, ja, der hilft einem noch im Spiel. Und von daher geht's. Also ich bin zufrieden soweit mit den Chars auf jeden Fall. Wie gesagt, Zeichnung kann man dann geteilter Meinung sein, aber es ist jedenfalls nicht so störend, dass ich jetzt das als negativ bezeichnen würde, sondern einfach neutral. Ja. Das Ambiente selbst, also die Hintergründe und die Level und so, die sind ganz schön gemacht. Ja, angeblich sollen die sogar handgezeichnet sein. Oh, aber wenn das der Wahrheit entspricht, dann muss ich wirklich sagen, top. Ja, wirklich top gemacht. Und die Geschichte ist gut. Natürlich geht es hier Detektiv. Ja, man ist ein Detektiv und muss hier alles Mögliche aufklären. Ja, Wahnsinn. Und auch noch was Interessantes: Man braucht während des Spiels keine Internetverbindung. Man kann gleich die Daten herunterladen. Das sind über 400 Megabyte. Aber wenn man die dann drauf hat, dann kann man auch offline spielen. Ja, nicht schlecht. Von daher. Alles, was man braucht, für lange zu spielen, außer wenn natürlich eure Energie ausgeht. Und da sind wir natürlich bei dem Punkt, das ist ein Spiel mit In-App-Purchases. Klar, ihr braucht Diamanten, ihr braucht Goldstücke und ihr braucht Energie. Ja? Und ihr könnt dann warten oder durch Aufgaben, zum Beispiel neue Energie bekommen etc., und auch Diamanten. Oder ihr kauft sie euch dann natürlich. Ja, das geht. Das fänden die Entwickler wahrscheinlich auch sehr gut. Dennoch sagen auch die Entwickler hier, dass dieses Spiel ein Free-to-Play-Game ist. Das heißt, alle Kernfunktionen sind kostenlos verfügbar und man kann es spielen, ohne Geld auszugeben. Aber wenn man natürlich weitere Ressourcen und Gegenstände haben will, ja, dann kann man das gerne machen. Die Entwickler freuen sich da, aber man ist nicht gezwungen dafür. Hängt natürlich dann später davon ab, wie stark macht sich das bemerkbar. Wenn man das gar nicht mehr vernünftig spielen kann, ohne dass man was kauft, dann ist dieses Konzept natürlich ärgerlich. Am Anfang, mehr habe ich auch noch nicht gespielt, hat man jedenfalls nicht das Gefühl, dass es so ist. Und man kann durchaus hier stundenlang spielen, ohne dass man jetzt hier genötigt wird, sofort wieder Energie aufzustocken oder so. Gerade am Anfang hat man erstmal zum Probieren genug und dann geht es auch recht gut los. Man sammelt Diamanten gleich und von daher muss man erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Der Schwierigkeitsgrad wird allerdings sehr schnell auch schwerer. Also es ist schon knifflig. Man muss da schon genau schauen. Manche Gegenstände sind auch nicht immer gleich. Ja, da heißt dann zum Beispiel, sammle 5 Enten. Da sind dann 4 Enten versteckt. Ja, die sehen aus wie so eine normale Teichente. Und dann, ja, wo ist die 5. Ente? Bis man dann mal auf die Idee kommt, das Gummientchen, das Gelbe, anzutippen. Ja, ist ja auch eine Ente. Ja? Und dann hat man alle 5 Enten gefangen. Also es ist schon knifflig teilweise. Man hat aber jetzt nicht das Gefühl, dass es deswegen so gemacht ist, damit man mehr Geld ausgibt, um Items zu kaufen, zum Beispiel um weitere Gegenstände eben zu finden, die man eben so nicht finden kann, sondern es fühlt sich so an, als ob das einfach nur knifflig sein soll. Und das, finde ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, damit ist die App der Woche bei mir ganz klar. Diese Woche Mystery Manor, kostenlos im Play Store zum Download erhältlich. Und ja, wie gesagt, ohne Geld auszugeben, kann man das auch ganz gut spielen am Anfang. Könnt ihr also reinschnuppern, ob es was für euch ist. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Ja. Der Line-Messenger ist ja die Anlaufstelle seit eh und je. Sagt mir doch mal Bescheid, wo denn, ne? ob ihr denn auch bei Signal eine Gruppe haben wollt. Ja. Oder ob das Online-Messenger auch reicht. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob momentan die Frage nach der Community so stark ist, weil die hat doch momentan ziemlich stark nachgelassen. Weiß nicht genau. Ich denke, das hängt einfach momentan an der Situation selbst zusammen. Ich sehe auch, dass die Zahlen im Lockdown, die Hörerzahlen im Lockdown immer weiter zurückgehen. Könnte man erst meinen, es wäre umgedreht, aber es ist tatsächlich so, dass viele anscheinend diesen Netcast eben auf dem Weg zum Beispiel zur Arbeit hören. Ja, aber wenn sie keinen Weg zur Arbeit haben, ja, dann können sie es auch nicht hören. Oder hören sie es einfach nicht. Aber wie auch immer, ne? Guckt mal. Ansonsten, wie gesagt, den Link zur Line-Community findet ihr in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player. Einfach aufklappen, dort müsste es sein. Dort sind auch einige Links zu weiteren Themen. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.